Meine Zuhörer, hören Sie heute zuerst einen Teil des Finales der vierhändigen C-Dur-Sonate von Franz Schubert. Zu dem Anfang des Finales aus der vierhändigen C-Dur-Sonate finden sich einige Parallelen bei Schubert. Vor dem Beginn des eigentlichen Themas erklingt im Forte eine unisono Fermate. So ist es zum Beispiel im Finale der großen B-Dur-Sonate Opus Postumum. Und so ist es auch in diesem vierhändigen Finale. Beide Anfänge empfinden wir nicht einfach nur als ein Vorhang auf zum vierten Akt, sondern der Anfangston steht in deutlicher Beziehung zum darauf folgenden Thema, das ohne ihn einen anderen Ausdruck hätte. Zunächst wirkt dieser Ton sicher als eine Art vorläufiger Schlussstrich, wie er vor einem Finale, das immer eine Art Bilanz zu ziehen hat, angemessen ist. Sein Ausdruck ist dann etwa ein Sic stantibus rebus, das heißt, bei dieser Sachlage setzt sich die Handlung nun so fort. In unserem Fall kommt dazu, dass dieser Ton auf der dominante E steht, also nicht tonikaartig bestätigend, sondern fragend klingt, also etwa fragt, wie steht es oder steht es so. So aufgefasst ist eher die eigentliche Frage und das folgende Thema und alles, was es mit sich bringt, ist die Antwort. Wenn wir nur noch daran denken, dass ein solcher Einzelton als Motiv zuerst am Ende des zweiten Satzes unseres Duos auftrat, später den dritten Satz als eine in Frage stellende Gegenkraft durchdrang, so liegt in seinem außerordentlich hervorgehobenen Auftritt am Anfang dieses Finales ein weiteres Erstarken. Nun gibt es kein Entrinnen mehr. Das Fragen oder in Frage stellen in den anderen Sätzen mündet hier in die Frage, der man nahezu moralische Qualität abhören könnte. Der Ton gewinnt seine Bedeutung durch den Ort, an dem er nun erscheint, nämlich anfangs, den Satz, in dem er auftritt, nämlich unisono, und die Funktion, die er hier hat, nämlich den Kontrast zu bilden zu der mannigfaltigen Bewegung dieses Finales. Ohne ihn wäre sie vielleicht nur ein geschäftiges, munteres oder auch verzweifelndes Kreisen. Mit ihm muss sich diese Betriebsamkeit gleichsam vor ihm verantworten, auch sich in Frage stellen und vielleicht dementieren lassen. Ernst wird diese Stelle, indem sie durch ihr Hic et Nunc darüber hinausweist und sie verbreitet das Gefühl des Ernstfalles über das, was vorherging und was folgt, sagt Adorno über einen solchen Akkord in Beethovens Kreutzersonate. Wieder bestehen mannigfache Zusammenhänge zwischen der Final- und der ursprünglichen Thematik des ersten Satzes. Der Finalcharakter zeigt sich zum Beispiel darin, dass das Thema des ersten Satzes von der Tonika C nach der Paralleltonart A-Moll ging. Das Finalthema kehrt dagegen von A-Moll nach C-Dur zurück. Nun wäre das als Antwort auf die große Eröffnungsfigur des ersten Satzes wohl zu verspielt, stünde nicht hinter diesem leichtfüßig dahineilenden Rondo-Thema das Eintonmotiv wie ein drohendes Halt. Die Überleitung zum zweiten Thema klingt in diesem Rondo lapidar und wirkt wie eine Proklamation. Wir erkennen dahinter das utopische Signal des ersten Satzes. Ist also das, was dort als Utopie erschien, nun verwirklicht? Der Klang dieser Stelle macht uns stutzig. Das permanente Fortissimo und die Hektik der umspielenden Figuren verraten Anstrengung, so als solle etwas anderes auf alle Fälle übertönt werden. Solche Fälle angestrengter Positivität sind aus der Winterreise bekannt. Man vergleiche etwa die Musik zu den Texten »Ihr Kind ist eine reiche Braut« oder auch »Lustig in die Welt hinein« gegen Wind und Wetter. Die Figur, die man hier als ein zweites Thema bezeichnen muss, variiert frei und graziös einen Passus des Ursprungsthemas aus dem ersten Satz, nämlich vorher erscheint wieder, wenn auch später Piano und umspielt, jenes Eintonmotiv. Außerdem bezieht dieses zweite Thema den Ton, der dem ganzen Stück seinen Tiefgang gibt, selbst mit ein. Es reflektiert ihn in plötzlichem Stillstand. auch dieses zweite Thema wird riesig groß entfaltet, wobei Sie bitte wieder auf den Ton achten mögen. Er liegt nun als Tremolo in der Mitte. Der Jubel am Ende der Exposition verstummt dann jählings, wieder erklingt fast starr jener Ton. Obwohl er nicht dissonant ist, es ist ja der Grundton des hier vorgesehenen Dominantendes, dementiert er dennoch in seinem harten Unisono den vorhergehenden Jubel. Ein Widerspruch, der die Bewegung wieder aufleben lassen möchte, wird im Keim erstickt. Die zweiteilige Durchführung ließe sich als unerbittliche, gleichzeitige Konfrontation des Fragetons und des Finalthemas oder daraus abgeleiteter Gestalten verstehen. Dabei wird der anfangs muntere, betriebsam tänzerische Ausdruck der Themateile auf reine, immer wilder kreisende Bewegung zurückgeführt, vielleicht könnte man sagen entlarvt. Den Ton hören Sie nun als Oktaven in verschiedenen Stimmen. Noch deutlicher wird das im zweiten Durchführungsteil, in dem das Thema gegenüber dem nun quasi in Posaunenakkorden erscheinenden Ton zu leerlaufender Kontinuität entartet. Der Philosoph Schelling spricht einmal von dem Schrecklichen der rotatorischen Bewegung. Und zutreffender lässt sich diese Stelle nicht charakterisieren. Aber gerade diesem sinnleeren Kreisen wird immer wieder ein donnerndes Halt geboten. Umso stärker wächst die Sehnsucht, aus diesem Kreis auszubrechen. Der Jubel der nun einsetzenden Reprise erfüllt indessen diese Sehnsucht nicht. Trotzdem ist in ihm etwas vom Pathos endgültiger Befreiung enthalten. Dass das Ziel nicht erreicht wurde, zeigt der erste Coda-Teil, in dem nun das Thema vor der Frage des Tones oder des stehenden Akkordes zusammenzubrechen droht. Thank you. Man kann das als ein erstes Fazit des ganzen Werkes ansehen. Hoffnung hat sich nicht erfüllt, Müdigkeit breitet sich aus. Dagegen redet der zweite und letzte Coda-Teil wieder die andere Sprache. Will kein Gott auf Erden sein, sind wir selber Götter. Der Klang dieser letzten Seite ist zunehmend konventionell. Nur noch Schlussfloskeln beherrschen das Bild. Das orchestrale, symphonisch Schlusshafte wirkt in der vierhändigen Besetzung, als würden Symphonien vom Blatt gespielt, also ersatzhaft. Und doch zeigt sich hier durchdringende Kraft, die sich gegen die Resignation des ersten Coda-Teils stemmt. Das Pathos dieser Coda liegt vor allem darin, dass nun Thema und Kontrastton nicht mehr gegeneinander stehen, vielmehr ist jener Ton als Akkord in insistierender Wiederholung nun in die Schlussform des Themas ganz mit einbezogen. Ein solcher Schluss ist nur für oberflächliche Hörer ein Ende gut, alles gut, das den Endbeifall herausfordert. Für den Durchhörenden zeigt sich in der Leere und Unerfülltheit solcher Floskeln etwas von Bedürftigkeit und Sehnsucht, die im ersten Satz so gänzlich anders artikuliert wurde. Dass dieser gegenwärtig ist und nie vergessen wurde, zeigt ein, wie versteckt, ganz am Ende auftretendes Signal, eine Terz auf und ab, der flüchtige Widerschein eines Chorals, was satztechnisch auch deutlich gemacht wird, mit der alten Kadenzfigur in den Begleitstimmen. Blicken wir endlich zurück auf die Figur des ganzen Werkes. Das unvergessliche Bild des ersten Satzes schwebt allen anderen Sätzen voran. Sie enthalten es noch als Abwesendes. Sie zitieren es zwar nicht, reflektieren es aber unbewusst. Und zwar ist es natürlich ebenso möglich, dass diese Tatsache auch dem Komponisten nicht bewusst war. Versuchen wir, die Gäste des Ganzen in Worte zu fassen. Dann vielleicht am ehesten durch eine Art punktierte Linie, die sich aus fiktiven Überschriften über die vier Sätze, die vier Kapitel dieses Romans konstruieren ließe. Lediglich als unvollkommene Umschreibung des Zentrums dieser Musik. Ich versuche das folgendermaßen. Erster Satz, Treue gegenüber dem Unerreichbaren. Zweiter Satz, Erinnerung und versuchter Neubeginn. Dritter Satz, Kampfspiel, das Trio als Moment der Trauer. Vierter Satz, Ankunft und Befreiung als Frage. Hören Sie nun die gesamte Sonate C-Dur für Klavier zu vier Händen von Franz Schubert. Sie hat vier Sätze, Allegro Moderato, Andante, Scherzo und Allegro Vivace. Es spielen Renate Werner und Jürgen Ude. Thank you. Musik